Abschnitt 24 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel. Der General. Teil 2. Es verging der ganze Tag, ohne dass etwas Erwähnenswertes passierte. Als sich gegen Abend ein starker Wind erhob, wie er im Llano Estacado nicht selten ist. Er kam von Norden, hatte über einen großen Teil der Wüste gestrichen und war also sehr heiß. Wir hatten ihn zwar halb im Rücken, doch belästigte er uns immerhin, und zwar nicht nur durch seine Hitze, sondern noch mehr dadurch, dass er den Sand aufwirbelte und ihn uns in die Augen, Ohren, Mund und Nase trieb. »Dummer Wind«, brummte Parker missmutig. »Brauchte jetzt nicht zu kommen, sondern konnte warten, bis wir wieder am Wasser sind. Man kann ja kaum sehen und Atem holen.« »Resoniert nicht, Mr. Parker«, antwortete ich. »Ich freue mich über ihn und sage euch, dass er mir außerordentlich gelegen kommt.« »Gelegen, sagt ihr? Wüsste wirklich keinen Grund dazu.« »Ich meine wegen Winnetou.« »Wegen dem? Warum?« »Seht ihr denn nicht, dass dieser Wind, indem er den Sand in die Höhe treibt, die Spuren der Comanchen verwischt? Wir würden ihnen gar nicht folgen können, wenn die Pfähle nicht wären.« »Ja, das sehe ich allerdings. Aber was hat das mit Winnetou zu tun?« »Sehr viel, denn seine Spuren werden auch verwischt.« »Hm, kann uns das nicht gleichgültig sein?« »Ganz und gar nicht. Winnetou muss doch die Pfähle bis in die Falle leiten, nicht?« »Yes?« »Er muss also ein Stück in das Kaktusfeld hineinreiten, in welchem wir die Comanchen fangen wollen.« »Aber er darf nicht drinbleiben, sondern muss wieder heraus, muss umkehren.« »Das ist doch ganz selbstverständlich, denn wenn er das nicht täte, wäre er selbst gefangen.« »So viel sehe ich auch ein, Sir.« »Aber die Folgen scheint ihr nicht einzusehen.« »Welche Folgen?« »Dass die Roten seine Spuren sehen und also erfahren würden, dass er umgekehrt ist. Würde das nicht ihr Misstrauen erregen?« »Möglich.« »Das ist nicht nur möglich, sondern es würde unbedingt geschehen. Diese Roten sind erfahrene und schlaue Kerls, und ihr als Westmann müsstet eigentlich die Gedanken, welche sie dabei haben würden und haben müssten, leicht erraten können.« »Na, da will ich einmal raten. Sie halten die Spuren Winnetous und seiner Apachen für die Fährte von Shibabix Comanchen. Diese führt in den Kaktus hinein und kommt aber wieder heraus, um seitwärts weiterzuführen. Was werden Sie also anderes denken, als dass Shibabix sich verritten oder verirrt hatte und dass der richtige Weg also nicht in den Kaktus führt, sondern in die neue Richtung, die er eingeschlagen hat? Ist das so richtig, Mr. Shatterhand?« »Ja.« »Sie werden also nicht in den Kaktus, also nicht in die Falle gehen, sondern der neuen Fährte folgen. Ihr seht, Sir, dass ich nicht so dumm bin, wie ihr dachtet, und auch etwas erraten kann.« »Darauf brauchst du dir aber ganz und gar nichts einzubilden, alter Sam«, rief ihm Joss Hawley zu. »Meinst du? Warum denn nicht?« »Weil du nicht von selbst auf diesen Gedanken gekommen bist. Du bist doch erst durch Mr. Shatterhand auf denselben gebracht worden.« »So? Mag sein. Aber darum ist es doch wohl nicht nötig, dass du es unternimmst, meinen Schulmeister und Ermahner zu machen.« »Wollte dich nur vor Überhebung bewahren.« »Das konntest du dir ersparen, denn du bist ja selbst nicht...« »Keinen Streit, Miss Schurz«, fiel ich ein. »Der Gedanke ist da. Ob er von mir oder von Mr. Parker gekommen ist, das bleibt sich gleich. Wir müssen aber nicht bei ihm stehen bleiben, sondern weiterdenken. Die Comanchen würden also der neuen Fährte Winnetous folgen. Wohin aber wird diese führen, Mr. Parker?« »Natürlich her zu uns«, antwortete er. »Gewiss. Winnetou bleibt nicht dort, sondern sucht uns auf. Er wird sich erst seitwärts entfernen und dann sich nach den Pfählen zurückwenden. Das würden sie entdecken, wenn sie ihm folgten. Und ihr könnt euch denken, wie geeignet das wäre, ihr Misstrauen zu erwecken. Das Gelingen unseres Planes stände auf dem Spiele. Da kommt nun der Wind und zerstört alle vorhandenen Spuren. Muss uns das nicht lieb sein? Ich sage euch, dass ich mich außerordentlich darüber freue. Er kommt gerade so zur rechten Zeit, als ob er ein vernünftiges Wesen wäre und die Absicht hätte, uns beizustehen. Winnetou wird ebenso froh darüber sein wie ich.« »Hm, ja«, brummte Parker wieder. Er suchte nach einer Gelegenheit zu zeigen, dass er meine Hilfe nicht brauchte, sondern selbst auch Gedanken haben könne. »Was ihr sagt, ist ganz gut, Mr. Shatterhand, aber nur für den Fall, dass Winnetou das Kaktusfeld schon erreicht hat, ehe dieser schöne Wind sich erhob.« »Das ist gewiss der Fall.« »So.« »Ja, ich möchte behaupten, dass er mit dem Einstecken der Pfähle längst fertig ist und sehr bald zu uns stoßen wird.« »Wenn er uns nur auch trifft.« »Keine Sorge, der Häuptling der Apachen weiß, was er zu tun hat. Es wäre geradezu ein Wunder, wenn er uns verfehlte. Übrigens möchte ich es wenigstens ein halbes Wunder nennen, dass die Comanchen so fortdauernd und vertrauensvoll hinter ihm herreiten. Mir anstelle Wupperumugis wäre die Sache schon lange in hohem Grade bedenklich geworden. Euch wohl nicht, Mr. Parker?« »Warum bedenklich, Sir?« Sheba Big kannte den Weg von den 100 Bäumen nach der Oase des Bloody Fox und hat es jedenfalls Wupperumugi gesagt, wie weit es dorthin ist. Nun reiten sie fort und immer fort, und die Oase will noch immer nicht kommen. Sie hätten sie gestern Abend erreichen müssen und sind nun heute noch den ganzen Tag geritten, ohne an ihr Ziel zu gelangen. Wenn das nicht bedenklich ist, so gibt es überhaupt nichts Bedenkliches in der Welt.« »Das ist freilich richtig. Sie hätten längst halten bleiben sollen, um sich die Sache zu überlegen. Wahrscheinlich nehmen Sie an, dass Sheba Big sich irrte, als er von dem Wege und von der Entfernung sprach, oder dass Sie ihn nicht richtig verstanden haben.« »Wahrscheinlich ist es so, aber dazu kommt etwas anderes, was Sie unaufhaltsam weitertreibt, nämlich der Durst. Sie haben seit gestern früh kein Wasser für sich und die Pferde gehabt. Wenn Sie umkehren, brauchen Sie 2 volle Tage, um bei den 100 Bäumen welches zu finden. Lieber reiten Sie weiter, da die Pfähle jedenfalls doch nach der Oase führen, die in jedem Augenblicke vor Ihnen auftauchen kann. Dass diese meine Vermutung richtig ist, zeigt auch die Eile, die Sie haben.« »Ja, Sie reiten schnell und...« Er stockte mitten in der Rede, hielt sein Pferd an, deutete mit der Hand vorwärts und fuhr dann hastig fort. »Sie sind umgekehrt. Wahrhaftig, Sie haben Misstrauen gefasst und sind umgekehrt. Dort kommen Sie, dort kommen Sie.« Dieser Schreckensruf lenkte unsere Aufmerksamkeit nach dem Horizonte vor uns, den ich in den letzten Minuten infolge unseres Gesprächs nicht beobachtet hatte. Dort waren allerdings Menschen zu sehen. Ob sie sich bewegten, konnten wir mit bloßen Augen nicht erkennen. Ich nahm also mein Rohr zur Hand und richtete es auf sie. Schon nach wenigen Augenblicken konnte ich die Beruhigung aussprechen. »Wir haben keinen Grund zu erschrecken, denn die Comanchen sind es nicht, sondern es ist Winnetou. Da seht ihr, dass ich recht hatte, als ich sagte, dass er bald zu uns stoßen werde.« »Könnt ihr ihn erkennen, Sir?« fragte mich Ushuaïa. »Jetzt noch nicht.« »So müssen wir dennoch vorsichtig sein.« »Ist nicht nötig. Reiten wir weiter.« »Aber wenn es nun ein Nachtrab der Comanchen wäre?« »Der würde sich in Bewegung befinden. Die Leute dort aber haben sich gelagert.« »Können das die Feinde nicht auch tun?« »Ja, aber Winnetou zeigt mir, dass er es ist.« »Wieso?« »Ihr habt hier wieder einmal Gelegenheit, den Scharfsinn und die Umsicht des Häuptlings der Apachen zu bewundern. Er hat die Comanchen in einem Bogen umritten und dann in ihrem Rücken angehalten, um auf uns zu warten. Natürlich sagt er sich, dass wir seine Leute leicht für Naini halten können, und so hat er seinen Trupp in einer Weise platziert, aus welcher wir bestimmt ersehen können, dass er es ist. Hier habt ihr mein Fernrohr. Seht einmal durch, Mr. Shorehand.« Er tat es und sagte dann in beifälligem Tone: »Das ist allerdings schlau, sehr schlau von ihm.« »Nun?« »Die Leute da draußen lagern nicht eng beieinander, sondern so, dass sie die Figur eines Pfeiles bilden.« »Und wohin ist die Spitze dieses Pfeiles gerichtet?« »Nicht auf uns zu, sondern nach Südost, von uns also ab.« »Dieser Pfeil soll die Richtung angeben, in welcher wir zu reiten haben. Winnetou sagt uns also, dass wir ruhig und unbesorgt weiterreiten können. Sagt mir einmal aufrichtig, Mr. Shorehand, ob ihr an seiner Stelle auf diesen Gedanken gekommen wäret.« »Ich glaube kaum. Und ihr, Mr. Shatterhand?« »Wenn nicht gerade auf diesen, so doch auf einen ähnlichen. Es war ja selbstverständlich ein Zeichen nötig, durch welches uns Aufklärung gegeben werden musste. Diese eigenartige Aufstellung der Apachen sagt uns aber nicht bloß, dass wir Winnetou vor uns haben, sondern sie gibt uns außerdem auch die Überzeugung, dass alles so steht, wie wir es wünschen. Das denke ich auch, denn Winnetou würde nicht so ruhig lagern und auf uns warten, wenn irgendetwas gegen unsere Absicht gegangen wäre. Es steht also alles gut. Dennoch habe ich ein Bedenken, welches ich euch gern mitteilte, wenn ich wüsste, dass ihr es mir nicht übel nehmen werdet. Übel nehmen? Kann mir gar nicht einfallen. Unter Kameraden, die wir doch sind, hat jeder das Recht, ja sogar die Pflicht, seine Meinung auszusprechen. Und wenn ihr mich auf einen Fehler oder eine Unterlassung aufmerksam macht, so ist gar nichts anderes möglich, als dass ich euch dafür nur dankbar bin. Mein Bedenken heißt Wasser. So, also Wasser. Ja, darf ich es euch erklären? Das ist nicht nötig, denn ich weiß, was ihr meint. Wenn wir die Comanchen durch den Durst bezwingen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht selbst auch zu dürsten haben. So ist es. Nun sind wir zwar für heute mit Wasser versehen, aber es kann der ganze morgende Tag vergehen, ehe wir mit Wupperumugi fertig werden, und dann brauchen wir wieder einen vollen Tag, ehe wir die Oase erreichen. Für diese 2 Tage haben wir leider kein Wasser mit. Dazu kommt, dass die Comanchen es dann noch nötiger brauchen als wir. Ja, so viel Wasser haben wir allerdings nicht mit. Ich kann euch aber beruhigen, wir werden trotzdem keinen Durst leiden. Wirklich nicht? Nein, euer Bedenken war längst im Stillen bei mir gehoben. Ah, ihr habt an diesen Punkt gedacht. Oh, gewiss, gewiss. Ich wäre ja der allerleichtsinnigste Mensch, wenn ich einen Plan erdächte, bei dessen Ausführung über 300 Menschen und Pferde im öden Llano Estacado zusammenkommen und dabei vergäße, für das nötige Wasser zu sorgen. Habt ihr mich wirklich für so unbedachtsam gehalten? Nein. Aber dieses Wasser ist nur in der Oase zu finden. Oder gibt es vielleicht noch eine andere Quelle, die ihr wisst? Nein, wir holen es aus der Oase. In welcher Weise? Sie ist einen Tagesritt von hier entfernt, also müssen wenigstens 2 Tage vergehen, ehe die Leute, welche es holen, zurückkehren können. Das ist schlimm. Ihr irrt. Diese Boten würden nur die Nacht brauchen, um nach der Oase zu kommen und morgen Abend wieder hier sein. Aber das halten ihre Pferde nicht aus. Ist auch nicht nötig, denn sie brauchen gar nicht zurückzukehren. Habe keine Ahnung, wie ihr das anfangen wollt. Es ist sehr einfach, Sir. Wir legen Relays. Oh, das ist freilich das Allerbeste und Allereinfachste, dass ich darauf nicht gekommen bin. Unsere Apachen haben eine Menge Schläuche mit. Dazu kommen die, welche dem Bloody Fox gehören. Die schicken wir nach der Oase, wozu gar nicht viele Leute, aber desto mehr Pferde gehören. Diese Leute nehmen in gewissen Abständen auf einer Linie Posten, welche von hier nach der Oase führt. Es hat also kein Mann und kein Pferd die ganze Strecke zu machen, sondern nur von einem Posten zum anderen zu gehen. So meine ich es. Da habe ich euch freilich um Verzeihung zu bitten, Sir. Ihr denkt an alles. Habt ihr das mit Winnetou besprochen? Nein, es ist darüber zwischen ihm und mir kein Wort gefallen. Aber wir kennen uns und wissen, dass keiner von uns eine notwendige Maßregel versäumt. Aber was ist das? Die Apachen haben keine Pferde. Nur Winnetou hat das seinige. Ah, könnt ihr euch denken, warum, Mr. Shorehand? Nein, antwortete er. Wir waren während dieser Reden natürlich nicht halten geblieben, sondern weitergeritten und den Apachen jetzt so nahe gekommen, dass wir sie deutlich sehen konnten. Sie hatten die Pfeilfigur aufgelöst und standen nun beisammen, uns entgegensehend. Ihre Pferde waren nicht bei ihnen, nur der Rappe des Häuptlings war da. Ihr werdet jetzt zum 2. Mal erkennen, dass eure Befürchtung keinen Grund hatte, erklärte ich Old Shorehand. Winnetou hat ebenso gesorgt, und zwar noch eher als ich. Wir beide pflegen uns in unseren Entschlüssen stets zu begegnen. Ihr denkt, dass er seine Pferde und Schläuche schon nach der Oase geschickt hat? Ja. Ihr seht, dass er nur höchstens 30 Mann bei sich hat und Bloody Fox ist auch nicht da. Dieser ist ganz sicher mit den übrigen nach der Oase geritten, um Wasser zu holen. Es wäre allerdings wunderbar, wenn Winnetou ganz denselben Gedanken wie ihr gehabt hätte. Er hat ihn gehabt, das versichere ich euch. Als wir nach wenigen Minuten Winnetou und seine Leute erreichten, trat er auf mich zu und sagte: Mein Bruder Charlie hat mich verstanden, als er unsere Aufstellung erblickte. Ich wollte ihm sagen, dass wir nicht Comanchen seien. »Wie weit sind Sie vor uns?«, fragte ich. »Sie ritten sehr schnell, denn Sie haben Durst, werden aber bald Halt machen müssen, denn die Sonne steht am Horizonte.« »Ja, in einer Viertelstunde wird es dunkel sein. Wie lange hat man von hier aus bis zum Kaktusfeld zu reiten?« 2 Stunden. »So werden Sie es heute nicht mehr erreichen. Das ist sehr gut für uns, denn dadurch bekommen wir Sie morgen bei Tage und nicht heute Abend in die Falle.« »Die Krieger meines roten Bruders haben ihre Pferde nicht bei sich. Winnetou hat sie mit den Schläuchen nach der Oase geschickt?« »Ja. Bloody Fox, der den schnurgeraden Weg kennt, ist mit ihnen, um sie in Zwischenräumen aufzustellen und den Weg mit Stangen zu bezeichnen, die wir übrig hatten. Aber die Schläuche, welche sie bei sich haben, reichen nicht aus.« »So schicken wir die unsrigen nach, sobald wir Lager machen.« »Das ist es doch, was du mitberechnet hast.« »Ja. Der Wind hat sich erhoben und meine Spur verweht. Unser Plan wird also trefflich gelingen. Jetzt wollen wir weiter, um den Comanchen möglichst nahe zu bleiben, denn wenn sie morgen die Falle erreichen und in den Kaktus reiten, müssen wir so rasch hinter ihnen sein, dass sie, wenn ihr Misstrauen erwacht, keinen Raum haben, umzukehren und zur Seite auszuweichen.« Er stieg auf sein Pferd und wir ritten fort. Seine Leute mussten allerdings laufen, sie hielten aber so gut mit uns Schritt, dass wir die nötige Schnelligkeit innehalten konnten. Selbst als es dann dunkel wurde, ritten wir weiter, von Pfahl zu Pfahl, bis wir uns sagten, dass wir nun anhalten müssten, wenn wir nicht auf die Feinde stoßen wollten. Der Wind war inzwischen schwächer geworden und legte sich bald ganz. Es blieb nur so lange dunkel, bis die Sichel des Mondes sich zeigte. Vorher schon wurden die leeren Schläuche auf Pferde geladen, mit denen, als es hell geworden war, eine Anzahl der Apachen aufbrachen. Winnetou ritt mit ihnen, um sie bis zum nächsten Relay-Posten zu begleiten, dessen Standort sie nicht kannten. So war denn alles Nötige besorgt, und wir konnten uns dem Schlafe überlassen, der uns sehr nötig war. Als Winnetou später zurückkehrte, legte er sich zu mir, ohne mich, der ich fest schlief, aufzuwecken. Ein anderer an seiner Stelle hätte mich gewiss geweckt, um mir die ihm nötig scheinenden Mitteilungen zu machen. Er aber wusste, dass es zwischen uns dergleichen nicht bedurfte. Er war, obgleich er sich später als wir niedergelegt hatte, am Morgen noch eher munter als wir. Wir hielten uns nicht mit dem Frühstücke auf. Essen konnten wir unterwegs. Wir tranken nur und gaben das übrige Wasser den Pferden, die freilich nicht satt daran hatten. Dadurch wurden die Schläuche, die wir noch hatten, auch leer, und Winnetou schickte sie durch einige seiner Leute sogleich nach dem Relay. Er brauchte nicht mitzureiten, weil es nicht mehr dunkel war, sondern es genügte, dass er diesen Männern die genaue Richtung angab. Nun ging es wieder fort, und zwar in einem so schnellen Tempo, dass die Fußgänger zurückbleiben mussten. Sie konnten nachkommen. Ich schaute fleißig durch das Rohr und überzeugte mich bald, dass wir gestern Abend den Comanchen sehr nahe gekommen waren, denn wir kamen schon nach einer Viertelstunde an die Stelle, wo sie gelagert hatten, und sahen da, dass sie erst kurz vorher diesen Ort verlassen hatten. Schon sehr bald darauf erblickte ich sie selbst. Auch Winnetou hatte sein Fernrohr zur Hand genommen. Er beobachtete sie kurze Zeit und sagte dann befriedigt: »Sie reiten sehr langsam. Sieht mein Bruder das?« »Ja, ihre Pferde sind von dem 2-tägigen Ritte ohne Wasser sehr ermattet.« »Und sie selbst leiden auch Durst. Trotzdem werden sie sich lange weigern, sich uns zu ergeben.« »Für Wupaumugi gibt es einen noch viel größeren Zwang als den Durst.« »Mein Bruder meint die Medizinen des Häuptlings der Comanchen. Es war sehr gut, dass er sie mitgenommen hat, als er sich im Tale der Hasen befand. Der Sieg wird uns leicht werden und die Rückkehr dann bequem, weil Old Shatterhand die Comanchen Nale Masios gefangen genommen und den Dragonern übergeben hat.« Das war das erste Wort, welches zwischen uns darüber fiel. Dass weder Nale Masios noch die Kavalleristen gekommen waren, musste ja ganz gegen seine Erwartungen gewesen sein. Dennoch hatte er mich gestern nicht gefragt. Ein anderer hätte nicht eher geruht, als bis er von mir darüber aufgeklärt worden wäre. Er aber hatte nicht eine einzige Frage ausgesprochen und mit seinem unvergleichlichen Scharfsinn alles erraten, wie seine jetzigen Worte bewiesen. Diese gaben mir Gelegenheit, ihm jetzt zu erzählen, in welcher Weise uns Nale Masios in die Hände geraten war und wie wir uns seiner dann entledigt hatten. Am Schlusse meines Berichtes ließ er ein befriedigtes »Uff« hören und fügte dann hinzu: »Mein Bruder hat ganz richtig gehandelt. Alle diese Roten wären uns eine Last gewesen, schon des Wassers wegen, und die weißen Reiter auch, die wir gar nicht brauchen, um Wupperumugi zu fangen. Nale Masiow ist durch den Verlust seiner Pferde genug bestraft und hat auch die Gewehre seiner Krieger verloren. Winnetou wird erfahren, ob der Kommandant sein Wort hält, ihnen das Leben zu lassen. Hat er es gebrochen oder sich auch nur an einem oder einigen von ihnen vergriffen, so wird er es mir mit dem Leben bezahlen. Hau! Damit war diese Angelegenheit vollständig erledigt und auch über seine letztere Drohung brauchte ich kein Wort zu verlieren. Es war ihm ernst damit und er führte sie sicher aus, wenn es sich später zeigte, dass der Kommandant sein Versprechen nicht gehalten hatte. Die Entfernung bis zum Kaktusfelde, welches die Comanchenfalle werden sollte, war von Winnetou auf 2 Stunden abgeschätzt worden. Wir brauchten aber 3, weil die Naiini wegen der Mattigkeit der Pferde so langsam ritten. Wir blieben immer in der Weise hinter ihnen, dass sie uns nicht bemerken, wir sie aber durch unsere Rohre sehen konnten. Sie bildeten nicht eine Einzelreihe, sondern ritten breit neben und hintereinander her. Nach der erwähnten Dauer von 3 Stunden verringerte sich plötzlich diese Breite. Sie rückten zusammen und begannen, eine schmale Linie zu bilden. »Ah, der entscheidende Augenblick ist da«, sagte ich zu Winnetou. »Sie halten nicht an, sie scheinen also keinen Verdacht zu fassen.« »Ja«, nickte er, »sie sind an der schmalen Öffnung angekommen, die in den Kaktus führt. Sie können dieses Feld nicht überblicken und denken, dass es keine große Breite haben werde, weil Shiba Big scheinbar hindurchgeritten ist. Außer diesem Vertrauen treibt sie auch der Durst hinein. Wo Kaktus wächst, gibt es Feuchtigkeit. Sie werden glauben, hinter demselben die Oase zu finden, denn sie wissen nicht, dass die Feuchtigkeit, welche diese Pflanzen hervorgebracht hat, nur unterirdisch und eine sehr geringe ist. Nach kurzer Zeit sahen auch wir den Kaktus, der in 1000 und abertausend Exemplaren eine Strecke bedeckte, deren Ende weder nach vorne noch nach rechts oder links abzusehen war. Ein schmaler, lichter Streifen führte hinein und bildete eine Art Weg, dessen Boden so absolut unfruchtbar sein musste, dass nicht ein einziges Würzelchen die nötige Nahrung fand. Und gerade da, wo dieser Weg begann, hatte Winnetou eine Stange in den Boden stecken lassen, um den Comanchen die Überzeugung zu geben, dass sie hier in den Kaktus einzudringen hätten. Das hatten sie auch wirklich ohne alles Bedenken getan, und sie waren schon so weit drin, dass wir sie in der Ferne verschwinden sahen, als wir an dem Rande des stacheligen Dickichts ankamen. Da blieben wir natürlich halten und stiegen ab. Die Pferde wurden außer Schussweite hinter uns angepflockt, um im Falle eines kaum zu erwartenden Widerstandes nicht verletzt zu werden. Und wir nahmen eine Aufstellung, die den Weg von seiner Mündung an bis weit hinein vollständig beherrschte und von den Comanchen bei ihrer Rückkehr nicht zu durchdringen war. Dieser Weg hatte anfangs eine Breite von vielleicht 20 Schritten, wurde aber schon im Bereich unserer Kugeln so schmal, dass höchstens 4 oder 5 Reiter eng nebeneinander Platz hatten. Das gab, wenn die Comanchen auf den wahnsinnigen Gedanken kommen sollten, uns anzugreifen, eine Tiefe von wenigstens 30 und eine Breite von höchstens 5 Mann, und es genügte der 6. oder 5. Teil von uns vollständig, diesen Angriff abzuschlagen. Unsere Kugeln brauchten ja nur die vordersten niederzustrecken, die dann einen Wall bildeten, über den die anderen nicht kommen konnten, zumal es ihnen wegen des Kaktus auch unmöglich war, nach rechts oder links auszuweichen. So war es uns denn endlich gelungen, den Feind in die vortreffliche Falle zu locken, und wir konnten ruhig abwarten, was er nun beginnen werde. Beginnen? Es gab nur eins für ihn, nämlich umzukehren, sobald er die Stelle erreichte, wo der Weg aufhörte und er nicht weiter konnte. Wir warteten 1 Stunde, 2 Stunden und noch länger. Die Comanchen kamen noch nicht. Sie waren jedenfalls am Ende des Weges nicht sogleich umgekehrt, sondern halten geblieben, um zu beraten. Aber kommen mussten sie, darüber gab es gar keine Zweifel. Wir hielten also unsere Blicke gespannt auf den Punkt gerichtet, wo sie erscheinen mussten. »Uff«, rief endlich Winnetou, indem er vorwärts deutete. Sein scharfes Auge hatte die Nahenden eher entdeckt als wir. Sie kamen, langsam, müde und enttäuscht. Noch sahen sie uns nicht, weil wir an der Erde saßen und unsere Pferde weit draußen in der Wüste hatten. Bald aber stockte der lange, schmale Zug. Sie hatten uns entdeckt und wir standen auf, um uns ihnen zu zeigen. Waren sie der Meinung gewesen, dass sie die Dragoner hinter sich hätten, so erkannten sie jetzt, dass sie sich da geirrt hatten. Sie waren so nahe, dass sie bemerken mussten, dass sie keine Weißen, sondern Indianer vor sich hatten. Welch ein Schreck für Sie, sagte Old Shorehand, der neben mir stand. Schreck? Noch nicht, antwortete ich. Aber gewiss. Nein, es ist noch kein Schreck, sondern erst nur Staunen. Warum? Sie können uns doch auch für die Comanchen Nahle Masiufs halten. Das ist freilich wahr. Aber selbst wenn sie das tun, muss sie unsere Anwesenheit befremden, weil sie in der festen Überzeugung gewesen sind, dass Nahle Masiuf die Dragoner hinter ihnen hergetrieben bringe. Richtig. Bin neugierig, was sie tun werden. Was sie tun, das weiß ich. Sie werden einen oder einige Krieger vorwärts schicken, um zu erfahren, wer wir sind. Seht ihr, da kommen sie schon. Wir sahen, dass sich zwei von ihnen trennten und sich uns langsam näherten, nicht zu Pferde, sondern zu Fuß. »Will mein Bruder mit mir ihnen entgegengehen?« fragte ich Winnetou. »Ja, tun wir das«, antwortete er. Wir schritten ebenso langsam, wie die Comanchen kamen, in den Kaktus hinein, ihnen entgegen. Sie sahen, dass wir ein Roter und ein Weißer waren. Das machte sie stutzig. Sie blieben stehen. Wir winkten ihnen zu kommen und gingen weiter. Da kamen sie zögernd näher, blieben aber bald wieder stehen. »Mein Bruder Shatterhand mag sprechen«, sagte Winnetou. Er überließ es mir, bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich das Wort zu führen. Ich rief den beiden Naiini zu. »Die Krieger der Comanchen mögen getrost näher kommen. Wir wollen mit ihnen sprechen, und es wird ihnen nichts geschehen, wenn sie nicht versuchen, ihre Waffen gegen uns zu brauchen.« Da kamen sie. Ich hatte sie gerufen, weil ich nicht bis hin zu ihnen gehen wollte, denn da wären wir in die Schussweite der Comanchen geraten, und das mussten wir vermeiden. Wir trafen ungefähr auf halbem Wege mit ihnen zusammen, doch kamen sie nicht ganz zu uns heran. »Wupo-Omugi, der Häuptling der Naiini-Comanchen, hat euch abgeschickt, zu erfahren, wer wir sind«, sagte ich. »Kennt ihr mich?« »Nein«, antwortete der Ältere von ihnen, während beide ihre Augen mit scheuer Ehrfurcht auf Winnetou gerichtet hielten. »Auch den roten Krieger nicht, der da neben mir steht?« »Uff, das ist Winnetou, der Häuptling der Apachen.« »Und ich bin Old Shatterhand, sein weißer Freund und Bruder.« »Uff, uff«, riefen beide aus und betrachteten nun auch mich genau. Hatte sie schon der Anblick des Apachen bestürzt gemacht, so wuchs diese Bestürzung, als sie meinen Namen hörten. Doch bemühten sie sich, dies zu verbergen. »Ihr glaubtet, die weißen Reiter hinter euch zu haben«, fuhr ich fort. Ich erhielt keine Antwort. »Und hinter diesen sollte Nahle Masiuf kommen?« »Woher weiß das Old Shatterhand?« fragte der Ältere. »Ich weiß noch mehr.« »Ja, ich weiß alles. Ihr wolltet die weißen Reiter in das Verderben locken und befindet euch nun selbst darin. Blickt vorwärts. Dort stehen 300 Krieger der Mescalero-Apachen, die ihre Gewehre bereit haben, euch bis auf den letzten Mann niederzuschießen, wenn ihr euch wehrt.« »Uff, uff!« »Ihr könnt auf keinen Fall zurück und hier durch. Ihr müsst euch uns ergeben. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr entweder erschossen oder müsst in dieser Kaktuswildnis, die euch keinen Ausweg bietet, elend verschmachten.« Sie sahen einander an. Obgleich sie sich alle Mühe gaben, den Eindruck zu verheimlichen, den meine Worte auf sie machten, war es doch nicht zu verkennen, dass sie sich im höchsten Grade betroffen fühlten. Dann fragte derjenige von ihnen, welcher bisher geantwortet hatte: »Wo sind die weißen Reiter?« »Glaubst du, dass wir dir das sagen werden?« »Und wo ist Nahle Masiuf?« »Das sagen wir nicht. Dafür aber will ich dich fragen, wo Shiba Big mit seinen 50 Comanchen ist.« »Uff, Shiba Big, das wissen wir nicht.« »Aber wir wissen es.« »Wo?« »Jedenfalls nicht da vor euch. Ihr habt geglaubt, ihm zu folgen, er ist aber gar nicht vor euch hergeritten.« »Warum nicht?« »Ihr seid gewöhnliche Krieger. Wir aber sind Häuptlinge, welche nur mit Häuptlingen sprechen. Es fällt uns also nicht ein, eure Fragen zu beantworten. Dennoch will ich euch einiges mitteilen, was ihr Wupo-Omugi erzählen sollt.« »Wir werden es ihm sagen.« »Ihr seid 2 Tage lang den Pfählen gefolgt, weil ihr glaubtet, Shiba Big zeige euch durch sie den Weg. Aber nicht er, sondern Winnetou hat sie in den Sand gesteckt, um euch in die Irre zu leiten.« »Uff, ist das wahr?« »Old Shatterhand spricht stets die Wahrheit.« »Shiba Big konnte euch den Weg nicht zeigen, weil wir ihn gefangen genommen haben.« »Ebenso ist Nahle Masiuf mit allen seinen Kriegern gefangen. Er ist in unsere Hände und in die Gewalt der weißen Reiter geraten, die wir vor ihm und vor euch warnten. Das ist es, was ihr Wupo Umugi sagen sollt.« Er starrte mich erschrocken an und rief aus: »Das wird Wupo Umugi nicht glauben.« »Ob er es glaubt oder nicht, das ist uns gleichgültig. Es ist aber wahr.« »Wir wissen, dass Old Shatterhand die Wahrheit liebt, aber das, was er jetzt sagt, will nicht in unsere Ohren. Würde er vielleicht bereit sein, es dem Häuptling selbst zu sagen?« »Ja.« »So werden wir zu Wupo Umugi zurückkehren, um ihm das mitzuteilen.« »Tut es. Wir werden hier bleiben, um zu warten, bis er kommt.« Sie gingen und wir setzten uns nieder. Als sie ihre Kameraden erreicht hatten, sahen wir an den Bewegungen derselben, welche Wirkung ihre Botschaft hervorbrachte. Die Reiter stiegen alle von ihren Pferden, auf denen sie bis jetzt sitzen geblieben waren. Nach einer Weile kam ein Einzelner auf uns zu. Es war nicht Wupo Umugi, sondern der Mann, mit dem wir gesprochen hatten. Bei uns angekommen, teilte er uns mit: »Der Häuptling der Comanchen hat unsere Worte vernommen und will sie nicht glauben. Er möchte sie aus eurem Munde hören.« »Er soll sie hören. Warum kommt er nicht?« »Hier ist Old Shatterhand und hier ist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Da will Wupo Umugi nicht allein sein.« »Gut, 2-2. Er mag noch jemand mitbringen.« »Apanachka, der zweite Häuptling der Na'iini, wird bei ihm sein.« »Wir haben nichts dagegen.« »Old Shatterhand und Winnetou haben ihre Waffen bei sich. Also dürfen Wupo Umugi und Apanachka die ihrigen auch mitbringen?« »Auch da sind wir einverstanden.« »Sie haben keine Hinterlist zu befürchten.« »Nein.« »Und können frei zurückkehren, wenn sie mit euch gesprochen haben.« »Ja.« »Wir werden das glauben, wenn Winnetou und Old Shatterhand es mit ihrem Worte versprechen.« »Ich verspreche es, hau«, antwortete Winnetou. »Ich habe es schon gesagt und brauche es also nicht noch einmal zu versprechen«, erklärte ich. »Was Old Shatterhand sagt, ist wie ein Spur. Übrigens müssen Wupo Umugi und Apanachka sehr feige Krieger sein.« »Sie sind die mutigsten und tapfersten des ganzen Stammes. Warum spricht Old Shatterhand die Beleidigung, dass er sie für feig hält?« »Weil du fragst, ob sie frei zurückkehren dürfen.« »Diese Frage wird stets getan, wenn feindliche Krieger zwischen ihren Scharen zu einer Besprechung zusammentreffen.« »Haben wir diese Frage ausgesprochen?« »Nein«, gab er verlegen zu. »Schau hinter dich und schau vor dich hin. Dort stehen die Apachen und dort die Comanchen. Wir aber befinden uns gerade in der Mitte zwischen ihnen. Also hat keine der zwei Parteien, die hier zusammenkommen, einen Vorteil vor der anderen. Wenn Wupo Umugi und Apanachka eine Hinterlist gegen Winnetou und mich hegen, so ist die Gefahr für uns genau dieselbe wie diejenige, in welcher sie sich befänden, wenn wir sie betrügen wollten. Demnach haben wir nicht nach unserer Sicherheit gefragt. Du aber hast unser Versprechen verlangt, dass sie frei zurückkehren dürfen. Wer ist da mutig und wer ist feig? Hat Wupo Umugi dir befohlen, so zu fragen?« »Ja.« »So sag ihm, dass er sich ein Herz nehmen und zu uns kommen solle. Wir halten unser Wort und sind zu stolz, als dass wir uns an einen Comanchen vergreifen möchten, der durch solche Fragen beweist, dass er keinen Mut besitzt.« Er ging. »Das hat mein Bruder sehr gut gesagt«, lobte mich Winnetou, der an meiner Stelle gewiss genau ebenso gesprochen hätte. Ich war neugierig auf Apanachka, den zweiten Häuptling, der seinem Namen nach ein vorzüglicher Krieger sein musste. Denn das Comanchenwort Apanachka bezeichnet einen Mann, der in allem gut und tüchtig ist. Es dauerte nicht lange, so kamen beide, hoch aufgerichtet und stolz, wie Leute, welche den Vorteil auf ihrer Seite wissen. Sie wollten uns mit dieser Haltung imponieren, was ihnen aber freilich nicht gelingen konnte. Ohne ein Wort zu sagen, setzten sie sich uns gegenüber und hielten, die Gewehre über die Knie gelegt, ihre Augen kalt auf uns gerichtet. Wir ließen uns dadurch nicht täuschen. In ihrem Innern sah es jedenfalls ganz anders aus als ihren unbewegten Gesichtszügen, die eine Maske waren. Aufrichtig gestanden hatte ich in Apanachka einen älteren Mann vermutet, aber er war noch jung, und ich musste mir sagen, außer Winnetou noch keinen so interessanten Indianer gesehen zu haben. Er war nicht überlang, aber sehr stark und kräftig gebaut. Ich suchte vergeblich nach dem Indianertypus in seinem Gesichte. Es gab da weder die etwas schief stehenden Augen noch die hervorragenden Backenknochen. Sein dunkles Haar war lang gewachsen und auf dem Scheitel zusammengebunden. Beinahe hätte ich behaupten mögen, dass es eigentlich ein Kraushaar und nur durch die Pflege schlicht und straff geworden sei. Trotz der dunklen Farbe seines Gesichtes schien es mir, als ob auf seiner Oberlippe, seinem Kinn und seinen Wangen jener eigentümliche blauschwarze Schimmer liege, den man bei stark- und dunkelbärtigen Männern bemerkt, wenn sie rasiert worden sind. Sollte diese Apanatschka aller Indianerart entgegen einen so dichten Bart besitzen, dass er sich rasieren musste? Wo nahm er die Seife her? Bekanntlich rasieren sich die Indianer nicht, sondern sie reißen sich die wenigen Barthaare, die sie haben, so lange aus, bis sie nicht wieder wachsen. Dieser Insman war mir sehr sympathisch. Sein Gesicht machte einen Eindruck auf mich, den ich am liebsten mit dem Ausdruck anheimeln bezeichnen möchte. Hatte ich ihn denn schon einmal gesehen? Gewiss nicht. Aber dann gab es unter meinen jetzigen oder früheren Bekannten ein Gesicht, welches dem seinigen ähnlich war. Mit der Schnelligkeit des Blitzes tauchten in meinem Innern 100 und 100 dieser Gesichter auf, aber das Betreffende war nicht dabei. Es ist eigentümlich, dass einem das am nächsten Liegende so oft am fernsten ist. Wenn feindliche Häuptlinge zu einer Besprechung zusammentreffen, so ist es nicht der Vornehmste, der zuerst das Wort ergreift. Je höher sich einer dünkt, desto länger hüllt er sich in Schweigen. Es gilt da die Annahme, dass derjenige zuerst zum Reden getrieben wird, welcher den meisten Grund hat, gute Worte zu geben. Bupaumugi schien die Absicht zu haben, so zu tun, als ob ihm an einer Verständigung gar nichts gelegen sei. Er schwieg, und sein Gesicht zeigte, dass er nicht eher reden wolle, als bis er von uns angesprochen worden sei. Das konnte mir auch recht sein, denn wir hatten Zeit, viel mehr Zeit als er. Ende von Abschnitt 24.